Tag. Ich hab's heute gut gehabt, hat mir wirklich zugesagt. Von Aufstehen bis Ausgehen. Den ganzen Tag war sonnig hell. Fühl mich wie ein Comic-Held. Und rufst du mich, dann komm ich schnell. Nach draußen gelaufen. Heute hat mich echt begeistert. All der ganze Stress war leichter. Mann, das sind die besten Zeichen. Für heute Nacht. Mit ein bisschen Glück ist die beste Nacht des Lebens. Ey, wir sind nicht verrückt, doch wir hätten